öffentlicher Münzfernsprecher, Teleruf, Telefonieren ab Cent, ab 5 Cent, Frenkelufer bzw. Kohlfurter Straße, Ecke Kottbusser Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Reiseprospekt der Firma Lidl Reisen sowie eine zusammengeknüllte Tageszeitung in italienischer Sprache. Es handelt sich, glaube ich, um die Zeitung Il Tirreno Sport, wo ein Foto von dem Fußballspieler Luca Toni abgebildet ist. Ansonsten befindet sich hier ein Pärchen, das heißt ein junger Mann und eine ältere Dame in einem elektrischen Rollstuhl, die hier gerade einen fliegenden Wechsel von dem rechten Fernsprecher zum linken betrieben haben und jetzt auf dem linken Fernsprecher weiter telefonieren. Ansonsten, außer einer großen Müllansammlung von Pappkartons über Wasserflaschen, Zigarettenverpackungen bis hin zu Socken und Papiertüten aus dem Bioladen. Hier keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.